Ich denke mir nur aus, alles was mir einfällt, es tritt zu Tage und hinaus in die Welt. Und an der Stelle, wo die Sonne eben war, bleibt ein Punkt, ein heller türkisfarbener mit geschlossenen Augen und flattern in den Armen. Steh ich in der Gegend, alle Lichter an, wie ein Baukran. Das ist nicht zu viel, wenn jeder Atem zählt. Straße runter, kommt in die Quere, verlasse mich darauf und kehre wieder auf die Suche nach Worten oder Wörtern. Und an der Stelle, wo die Sonne eben war, bleibt ein Punkt, ein heller türkisfarbener mit geschlossenen Augen und flattern in den Arm. Steh ich in der Gegend, alle Lichter wie ein Baukran.